Auch wenn das Dritte Reich nur 12 Jahre währte, so hat es doch auf unserer politischen Kultur seine Einprägung hinterlassen. Unter dem Titel »Spuren des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik« hören Sie einen Essay von Martin von Greifenhagen, in dem er dieses allzu gern verdrängte Erbgut aufzeigt. Die Bedeutung der Erfahrung des Nationalsozialismus wird in der deutschen politischen Kultur noch zu spüren sein, lange nachdem die, die ihn am eigenen Leibe erfahren haben, gestorben sein werden. Ebenso wie die Französische Revolution oder der Amerikanische Bürgerkrieg oder die Mexikanische Revolution eine große Rolle in den politischen Kulturen der betreffenden Nationen spielen. Das schrieb der amerikanische Politologe Sidney Verba 1965. Stimmt der Vergleich mit der Französischen Revolution? Es wäre schlimm, wenn Verba recht behielte. Der Nationalsozialismus müsste dann, nachdem alle gestorben sind, die ihn selbst erlebt haben, eine politische Rehabilitierung großen Ausmaßes erfahren. Er müsste fähig sein, positive Tradition zu bilden. Das Horst-Wessel-Lied müsste noch einmal den Rang einer deutschen Nationalhymne erreichen, so wie das Lied der Französischen Revolution, die Marseillaise, heute noch gesungen wird. Schon diese Vorstellungen zeigen, dass der Vergleich wohl nicht standhält. Es sieht nicht so aus, als ob die 12 Jahre Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte je die traditionsbildende Kraft erlangen könnten, die der amerikanische Bürgerkrieg oder die große Revolution in Frankreich entwickelt haben. Für Frankreich bedeutet die Revolution den Fixpunkt für eine der beiden großen politischen Orientierungen, die durch die Begriffe Autorität und Majorität bezeichnet sind. Bis heute gewinnen die Franzosen ihre politische Selbstverständigung im Blick auf die monarchisch-autoritäre und die demokratisch-revolutionäre Tradition. Die Revolution liefert bis heute politische Identität. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich für Robespierre in ganz Frankreich kein Denkmal findet. Will man noch einen Hinweis dafür, dass die Aussichten des Dritten Reiches, positive Tradition zu bilden, vermutlich gering sind, so vergleiche man die literarischen Spuren, die der amerikanische Bürgerkrieg und die Französische Revolution hinterlassen haben, mit dem Nichts an nationalsozialistischer Literatur. Vom Nationalsozialismus gibt es praktisch keine Spuren, die von literarischem Wert wären. Wolfgang Köppen stellte in seiner Rede zum Büchnerpreis diesen Umstand in einem Vergleich zwischen Hitler und Napoleon erleichtert fest. Er sagte: Ich frage mich, wo ist der Stendhal des Nationalsozialismus? Der Mann, der Dichter, der Napoleon liebte und der sich sein Leben lang von der Teilnahme an seinen Feldzügen geadelt fühlte. Wer liebte von allen die Teilnahmen? Hitler. Wer fühlte sich durch den Blick des Führers geadelt und wer schrieb den Roman dieses Aufbruchs und beschrieb die Leere, den Ekel und die Verzweiflung, die ihn doch überkommen haben müsste, als diese Macht, der er sich verschrieben hatte, zusammenbrach? Dieser Mann, dieser Dichter würde uns, gäbe es ihn, in Verlegenheit setzen. Aber es gibt ihn nicht, zum Glück. Und so darf man es wohl als eine Ehre der deutschen Literatur betrachten, dass Hitler und die Seinen von keinem Dichter begleitet wurden. Also dürfen wir die so kurze Zeitspanne des NS-Regimes für die Ausbildung unseres Geschichtsbewusstseins überschlagen? Der Nationalsozialismus soll keine Tradition bilden. Das Dritte Reich dient unserer politischen Identität nicht. Leider ist die Sache so einfach nicht. Überlegt man sich, was durch den Nationalsozialismus in Deutschland und für Deutschland ebenso wie für Europa verändert wurde, so sieht man, dass wir ihn nicht so schnell loswerden und ihn vermutlich zwar nicht in unsere Traditionsbestände, aber in unser Geschichtsbewusstsein mit aufnehmen müssen. Das ist, was man mit bewältigen, aufarbeiten und dergleichen meint. Jedes Land hat in seiner Geschichte Phasen, deren Darstellung sich in Geschichtsbüchern nicht gut ausnimmt. Für Frankreich bedeutet die Zeit der Kollaboration oder des Algerienkrieges solche historischen Belastungen. Die USA haben ihren Vietnamkrieg. Und Britannien wurde nach über 30 Jahren mit der Tatsache konfrontiert, dass einige seiner hohen Beamten nach den Kriterien des Nürnberger Prozesses für Kriegsverbrecher gelten müssen. Aber keines dieser Länder ist offenbar gezwungen, diese dunklen Kapitel seinem Geschichtsbewusstsein einzuverleiben. Man darf vergessen, entschuldigen, beschönigen, umschreiben. Die geschichtliche Tradition lässt solche Prozeduren zu, weil diese Phasen für die nationale Geschichte und ihre Tradition offenbar nicht konstitutiv waren. Das gilt für den Nationalsozialismus leider nicht. Er war und bleibt in vielerlei Hinsicht prägend. Es ist an ihm historisch nicht vorbeizukommen. Das nationalsozialistische Regime hat die politische Identität des deutschen Volkes nachhaltig beschädigt. In keinem Land gab es je eine so belastende Diskussion um Kollektivschuld und Haftung. Wie stark der Schatten des Nationalsozialismus über der Bundesrepublik liegt, zeigt der Umstand, dass noch 1977 ein Landesminister zurücktreten musste, weil er vor mehr als 40 Jahren in seiner Doktorarbeit vorschlug, rassisch Minderwertige, wie es damals hieß, zu töten und gefährliche Sittlichkeitsverbrecher zu entmannen. Der Mann ist Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland. Aber selbst wenn kein in der Zeit des Dritten Reiches Geborener mehr lebt, wird die politische Kultur unseres Landes noch Spuren des Nationalsozialismus aufweisen. Diese Spuren sind unterschiedlicher Natur und man tut gut daran, sie deutlich zu unterscheiden. Das will ich jetzt tun. Da ist zunächst die Gruppe von Spuren, die man als Korrektur- oder Vorbeugemaßnahmen bezeichnen kann. Narben, die sich in der Verfassung und in gesetzlichen Regelungen finden und nur Sinn geben, wenn man sie im Blick auf den definitorischen Gegner des Nationalsozialismus versteht. Der Verfassungstext des Grundgesetzes weist eine ganze Reihe solcher Narben auf. So findet sich zum Beispiel in keiner anderen Verfassung der Welt diese inhaltliche Ausfüllung des Gleichheitssatzes. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 30 Jahre früher, bei Gründung des ersten deutschen demokratischen Staates, war der definitorische Gegner das feudal-obrigkeitliche Regime. Der Gleichheitssatz der Weimarer Reichsverfassung zeigt die Narbe. Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden. Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen. Akademische Grade sind hierdurch nicht betroffen. Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht verliehen werden. Kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Orden annehmen. In der Bundesrepublik müssen eine Reihe neuer Institutionen, politischer Verfahrensregeln und Rechtsgarantien als Antwort auf das Dritte Reich verstanden werden. Dazu gehört das Bundesverfassungsgericht, die 5%-Klausel, aber auch das Recht auf Wehrdienstverweigerung. In anderen Verfassungen der Erde ist dieses Recht gesetzlich geregelt. Bei uns hat es Verfassungsrang. Im klassischen Grundrechtskatalog taucht im Zusammenhang mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit auf diese Weise das rechtssystematische Kuriosum eines, wie es heißt, antragsbedürftigen Grundrechtes auf. Große Themen der Innenpolitik, welche die westdeutsche Bevölkerung über Monate bewegten und teilweise schwere Unruhen verursachten, sind ohne den Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit nicht zu begreifen. Die Frage der Wiederbewaffnung, die Regelung des politischen Ausnahmezustandes, auch Gesetze ohne verfassungsrechtlichen Rang, etwa das Abtreibungsgesetz oder der sogenannte Radikalenerlass, wurden häufig im Rückgriff auf nationalsozialistische Ideologien und Praktiken diskutiert. Schon lassen sich die Belastungen absehen, unter denen einmal Vorschläge zur gesetzlichen Regelung einer Tötung auf Verlangen stehen werden. Auch das Parteiensystem der Bundesrepublik wurde von der nationalsozialistischen Vergangenheit betroffen. Parteien wurden vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Rechte Flügel der konservativen Parteien müssen den Vorwurf faschistisch fürchten. Am stärksten wurde die Sozialdemokratie von dem NS-Regime betroffen, nämlich gleich dreifach. Durch die Diskreditierung des Sozialismus in der Ideologie und Praxis des Nationalsozialismus, durch die Dezimierung der Parteiführung, durch Verfolgung, Ermordung und Ausweisung und schließlich durch die organisatorischen und psychologischen Schwierigkeiten des Neuaufbaus einer Partei, deren Führer aus dem Untergrund, aus dem KZ, dem Widerstand oder der Immigration auftauchten. Alle drei Punkte wurden, wenn schon auf völlig unsinnige Weise, im politischen Kampf gegen die Sozialdemokratie verbunden, nach folgender Melodie. Während die späteren Führer der bürgerlichen Parteien im Kampf gegen den bolschewistischen Sozialismus hohe Tapferkeitsauszeichnungen erwarben, standen die Führer der Sozialdemokratie diesem nationalen Schicksalskampf fern und reden heute wieder einem Kollektivismus das Wort, obwohl ihnen der Nationalsozialismus in diesem Punkte eine Lehre hätte sein können. Die deutsche Teilung wird stets als Ergebnis der aggressiven Politik Hitlers gelten. In der weltöffentlichen Meinung ist die DDR nicht mit der Hypothek des Nationalsozialismus belastet. Die Bundesrepublik hat dagegen das ambivalente Erbe des Deutschen Reiches ausdrücklich übernommen. Sie hielt durch Wiedergutmachungszahlungen das Thema der politischen Schuld wach und sorgt heute noch durch eigene strafrechtliche Verfolgung von Naziverbrechen dafür, dass der Schatten der NS-Vergangenheit nicht völlig von dem Bonner Staat getilgt ist. Die Radikalität der Protestbewegung in den späten 60er und frühen 70er Jahren muss trotz ihrer Verbindung mit gleichzeitigen Bewegungen in anderen Ländern als eine späte Reaktion auf das NS-Regime gewertet werden. Die Studenten meinten, die nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches versäumte Stunde Null nachholen und ernstlich mit der demokratischen Erneuerung Deutschlands beginnen zu müssen. Die Kritik der Protestgeneration war berechtigt. Ihre Väter hatten geschwiegen, die Aufarbeit war unterblieben. Andererseits ist die Vorstellung einer Stunde Null natürlich stets illusorisch gewesen. Es gibt sie nie, auch nach noch so einschneidenden Revolutionen nicht. Aber der Übergang vom Dritten Reich in die Bundesrepublik litt in den Augen mancher Kritiker doch an politischer Gedankenlosigkeit. Unser nationales Selbstbild hängt unter anderem davon ab, wie das Ausland die Deutschen sieht. Viele Völker Europas haben das nationalsozialistische Regime zusammen mit den Armeen Hitlers kennengelernt. Zwar sprechen immer weniger Ausländer aus eigener Erfahrung, wenn sie sich auf diese Epoche deutscher Geschichte beziehen. Auch weisen demoskopische Umfragen durchaus günstige Einstellungen gegenüber Westdeutschland aus. Trotzdem bleibt das Bild widersprüchlich, wenn man in ausländische Zeitungen schaut, ausländische Filme über das Dritte Reich sieht, ausländische Intellektuelle sich über politische Zustände in Westdeutschland äußern hört. Handelte es sich bei den bisherigen Spuren des Nationalsozialismus sämtlich um dysfunktionale, das heißt ungewollte Ergebnisse nationalsozialistischer Politik, so öffnet der folgende Gesichtspunkt Perspektiven, die teilweise vom Dritten Reich selber gewollt waren. Das jedenfalls ist der Kern der sogenannten Modernisierungsthese. Der Nationalsozialismus habe für die deutsche Gesellschaft einen Stoß in die Modernität bedeutet. In Grenzen auch eine soziale Revolution. Dieser Tatsache verdanke die Bundesrepublik, dass sie eine moderne und nicht mehr die wilhelminische Gesellschaft sei. Mit den Worten eines Hauptvertreters dieser Theorie, Ralf Dahrendorfs: So wie die Herren der neuen Länder in unserer Zeit die Stammesloyalitäten der Menschen zerbrechen müssen, um ihre Herrschaft zu etablieren, so mussten die Nationalsozialisten die überlieferten und in ihrer Wirkung antiliberalen Loyalitäten zu Religion und Region, Familie und Korporation zerbrechen, um ihren totalen Machtanspruch durchzusetzen. Hitler brauchte die Modernität, so wenig er sie mochte. In einem Punkte sind sich die Verfechter und die Kritiker der Modernisierungsthese einig. Hitler selbst hat die deutsche Gesellschaft nicht in die Moderne führen wollen. Sebastian Haffner entwickelt gerade aus diesem Gesichtspunkt seine Kritik an Hitler. Und ein Vergleich mit Napoleon fällt verheerend für ihn aus. Haffner schreibt: Napoleon ist wie Hitler als Eroberer gescheitert. Aber von seinen Leistungen als französischer Staatsmann ist vieles erhalten geblieben. Seine großen Gesetzgebungswerke, sein Erziehungssystem. Ja, auch sein straffer Staatsbau mit seinen Departements und Präfekten steht heute noch, wie er ihn hingestellt hat, trotz aller seitherigen Veränderungen der Staatsform. Hitler hat keinen Staatsbau hingestellt und seine Leistungen, die 10 Jahre lang die Deutschen überwältigten und die Welt in Atem hielten, sind ephemer und spurlos geblieben. Nicht nur, weil sie in einer Katastrophe endeten, sondern weil sie nie auf Endgültigkeit angelegt waren. Hitler war als purer Leistungsathlet vielleicht sogar noch stärker als Napoleon. Aber eines war er nie, ein Staatsmann. Was die Beurteilung Hitlers angeht, so ist die westdeutsche Bevölkerung nicht unbedingt der Meinung Haffners. Widersprach ihr früher sogar zu einem hohen Prozentsatz. Die Frage, wäre Hitler ohne den Krieg einer der größten deutschen Staatsmänner gewesen, bejahten noch 1977 die über 30-Jährigen zu 40%, die unter 30-Jährigen nur zu 33%. Die Beurteilung des Nationalsozialismus hat sich indessen geändert. Der Behauptung, der Nationalsozialismus war im Grunde eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde, stimmte die westdeutsche Bevölkerung 1968 zu fast 50% zu, 1977 nur noch zu 26%. Alle Altersgruppen unter 40 Jahren erwiesen sich als überdurchschnittlich resistent gegenüber rechtsextremer Ideologie. Das scheint keine schlechte Perspektive für unsere Demokratie. Wir dürfen mit einem langsamen, aber sicheren Absinken rechtsextremer Einstellungen rechnen, wenn die triviale Feststellung stimmt, dass die Welt unserer Jugend nicht die Welt ihrer Väter ist und also die autoritären Ideologien der Kriegsgeneration zwar von dieser kaum korrigiert werden, aber mit ihr aussterben. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht. Anders nämlich und keineswegs so günstig sind die Prognosen, wenn man auf die Bedingungen schaut, die als Gründe zur Entstehung für Rechtsextremismus sowohl bei Älteren wie bei Jüngeren vermutet werden müssen. Es sind zum großen Teil dieselben wie diejenigen, die damals den Faschismus hervorbrachten. Zwar führen heute ein autoritäres Elternhaus, eine kleinstädtisch-konservative Umwelt, Jugendarbeitslosigkeit, geringes Bildungsniveau und Systempessimismus bei jungen Menschen nicht notwendigerweise zum Rechtsextremismus. Die Sinus-Studie zeigt, dass es heute eine Reihe anderer Protestformen gibt und mithin Punker, Rocker und Jugendsekten nicht ohne weiteres als Vorboten einer neuen rechtsextremen Jugendbewegung gelten dürfen. Den rechtsextremen jungen Nationaldemokraten ist es bis heute nicht gelungen, Rockerbanden zu integrieren, weil diese unpolitische Spielart eines modernen Jugendeskapismus auf zentrale Ideologien des Rechtsextremismus nicht anspricht. Und doch bleibt höchste Aufmerksamkeit geboten, wenn man aus der Studie erfährt, dass alle Formen sozialer Benachteiligung zu einer Erhöhung des rechtsextremen Potenzials führen. Zu den Antworten auf Verlust individueller und sozialer Identität gehörten und gehören immer auch die bekannten rechtsextremen Varianten, nämlich überspannter Nationalismus, Fremdenhass, Verachtung des Redens und Aushandelns, Hochschätzung der Tat, Eintreten für Disziplin und Härte, der Ruf nach dem starken Mann und dem eisernen Besen. Die demokratische Kultur der Bundesrepublik Deutschland weist einige Schwächen auf, die Spuren der deutschen Politikgeschichte im Ganzen verraten. Nicht nur des Nationalsozialismus, sondern der langen autoritären Politiktradition. Zu diesen Schwächen gehören vor allem folgende: Geringschätzung der Opposition, Verurteilung des politischen Konflikts zusammen mit einer Verachtung des Kompromisses, Verachtung politischer und ethnischer Minderheiten, die Scheu, seine politische Meinung zu äußern und schließlich ein Politikverständnis, das sich stark an wirtschaftlicher Effektivität orientiert. Man hat über Jahrzehnte den Bevölkerungen der USA und einiger europäischer Länder folgende Frage immer wieder vorgelegt. Einmal ganz allgemein gesprochen, worauf sind Sie in Ihrem Lande am meisten stolz? 1959 erzielten dabei politische Institutionen in Westdeutschland nur 7 Punkte, Wirtschaftssystem dagegen 33 und Volkseigenschaften 36. 1978 hatte sich das Bild deutlich zugunsten des politischen Systems verschoben, nämlich 31 Punkte. Die Wirtschaft erhielt immer noch den höchsten Rangplatz, 40%. Der Gesichtspunkt Volkseigenschaften war aber auf 25% zurückgegangen. Auch hier lieferten die jüngeren Jahrgänge die in demokratischer Hinsicht besseren Ergebnisse. Die jüngste Altersgruppe, die 18- bis 23-Jährigen, setzte zum ersten Mal das politische System an die Spitze ihrer Wertskala mit 38%. Dann folgten Wirtschaft mit 34% und Volkseigenschaften mit 15%. Der Zusammenhang von Wirtschaftskrisen und Rechtsextremismus ist uns seit der Weimarer Republik bekannt. Zu den Leistungen, die Hitler zugeschrieben werden, gehört die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit. Noch der Aufschwung der NPD in den späten 60er Jahren ließ vermuten, dass die Deutschen auf wirtschaftliche Engpässe mit einer politischen Rechtsorientierung reagieren. Die Kurven der Wirtschaftserwartungen und des Anhängerpotenzials der NPD verliefen exakt umgekehrt proportional. Während das Vertrauen der Westdeutschen in eine positive ökonomische Entwicklung sank, stieg das NPD-Potenzial. Demokratie schien damals noch stark mit wirtschaftlicher Stabilität und Prosperität identifiziert zu werden. Das Wirtschaftswunder fand unter einer Regierungsform statt, die man dann gern auch wundervoll fand. Anfang der 70er Jahre ging es mit der deutschen Wirtschaft wieder bergauf und mit der NPD bergab. Heute ist sie aus der politischen Landschaft praktisch verschwunden, trotz Ölkrise und Arbeitslosigkeit. Die Westdeutschen scheinen sich von dem Trauma Wirtschaftskrise und der mit ihr verbundenen politischen Reaktion starker Mann zu befreien. Trotzdem muss man vermuten, dass das politische System der Bundesrepublik Wirtschaftskrisen gegenüber anfälliger ist als Staaten, die ihre Identität aus einer großen demokratischen Tradition gewinnen. Schon die Weimarer Republik wurde von der Weltwirtschaftskrise weit stärker in Mitleidenschaft gezogen als etwa die amerikanische Demokratie. Wer Nachwirkungen des nationalsozialistischen Regimes in der gegenwärtigen politischen Kultur sucht, wird sein besonderes Augenmerk auf rechtsextremistische Gruppen und Aktivitäten richten. Wenn man die Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder daraufhin durchsieht, hätte man keinen Grund zur Beunruhigung, solange man auf die absoluten Zahlen blickt. Die Vielzahl der rechtsextremen Gruppen und Broschüren täuscht dabei noch. Gerade die Zersplitterung rechtsextremer Ideen und Gruppierungen zeigt, dass die Gefahr einer Politik von scharf rechts gering ist. Trotzdem gilt es, wachsam zu sein, und dies aus verschiedenen Gründen. Die Sinus-Studie hat gezeigt, dass, entgegen der bisherigen Meinung, das Gewaltsympathiepotenzial auf der rechtsextremen Seite dem der linksextremen gleichkommt, wenn nicht sogar überlegen ist. Der an sich vertretbare Vergleich mit der Situation in anderen Ländern ist nicht ganz unbedenklich. Rechtsextreme Gruppen in Amerika und in Frankreich mögen, kriminalstatistisch gesehen, dem westdeutschen Rechtsextremismus entsprechen, ihn womöglich übertreffen. Und auch das Gewaltpotenzial mag dem in der Bundesrepublik gleichkommen. Trotzdem gibt es einen gewichtigen Unterschied. Nur in Deutschland hat es den Rechtsextremismus als ausgebildetes politisches Regime gegeben. Nur hier wurde ernst gemacht mit Ideen, wie sie die Nouvelle Droite heute verkündet. Unter Berufung auf deutsche Philosophen und deutsche politische Praktiken. Der amerikanische Rechtsextremismus benutzt Symbole des deutschen Nationalsozialismus und personifiziert seine politischen Ziele durch Hitler, weil sich in der amerikanischen Geschichte nichts Vergleichbares findet. Womit in anderen Ländern gedanklich gespielt wird, bei uns war es blutige politische Praxis. Noch etwas kommt hinzu. Im Unterschied zu Frankreich und den angelsächsischen Demokratien kennt unsere politische Kultur mit Ausnahme der letzten 35 Jahre als politisch wirksame Tradition nur die autoritäre. Vor diesem Hintergrund verdienen rechtsextreme Ausschläge immer noch besondere Aufmerksamkeit. Die Sinusforscher haben deshalb versucht, über das ausgesprochen rechtsextreme Potenzial hinaus ein Potenzial zu erheben, das unter dem Titel Brücke nach rechts ein konservatives Spektrum beschreibt, als mögliches Reservoir für rechtsextremes Potenzial. Es handelt sich bei diesen Einstellungen nicht um ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild, sondern um ideologische Splitter, die auch im rechtsextremen Denken anzutreffen sind. Auch ist es nicht eigentlich der Nationalsozialismus, dessen Spuren hier sichtbar werden, sondern sehr viel ältere politikgeschichtliche Phasen autoritärer Einstellung. Nicht Hitler erhebt hier sein Haupt, nicht Antisemitismus wird hier gepredigt, der parlamentarischen Demokratie nicht der Prozess gemacht. Für das autoritäre Einstellungspotenzial, das hier untersucht wird, gilt als Indikator zum Beispiel die Meinung, es gäbe typisch deutsche Eigenschaften wie Treue, Fleiß und Pflichtbewusstsein, an denen andere Nationen keinen Anteil hätten, auf die es aber ankomme, um ein Abgleiten unserer Gesellschaft in Konsumsucht, moralischen Verfall und wohlfahrtsstaatliche Bequemlichkeit zu verhindern. Einen anderen Indikator gibt eine gewisse politische Apathie ab, verbunden mit der Meinung, man könnte an der Politik doch nicht viel ändern. Die Sinusforscher waren sich der Gratwanderung bewusst, auf die sie sich mit dieser Aufstellung einer vom Rechtsextremismus nicht unabhängigen Einstellungsskala einließen. Dieser Teil der Untersuchung hat denn auch viel Kritik bekommen. Wie weit zum Beispiel anti-industriegesellschaftliche Kultur- und Zivilisationskritik zu einem normalen, konservativen Denken zu zählen ist oder bereits eine gefährliche Affinität zum Rechtsextremismus verrät, darüber gab es Streit. Diese Forschungen verlangen nach weiterer wissenschaftlicher Vertiefung und Erweiterung. Sie werden aber nie politisch keimfrei anzustellen sein. Hier zeigt sich, dass die Sozialwissenschaftler eines Landes zu ihrer politischen Kultur hinzugehören und ein gewisser erkenntnistheoretischer Zirkelschluss deshalb nicht zu vermeiden ist. Trotzdem wird man sich über eine Skala rechtsextremistischer Einstellungen eher verständigen als über diesen Versuch einer Brückentheorie. Er bleibt aber unverzichtbar, weil politischer Rechtsextremismus stets immer... weil politischer Rechtsextremismus stets innerhalb einer bestimmten politischen Kultur auftritt und also an bestimmte Traditionen und Einstellungspotenziale gebunden bleibt. Dennoch bleibt große Sorgfalt geboten, damit nicht das gesamte rechte politische Spektrum in den Verdacht des Rechtsextremismus gerät, wie es in der heißen Phase des westdeutschen Terrorismus mit dem Linken geschah. Fragen wir zum Schluss, was man tun kann, um die Wiederkehr eines rechtsradikalen Systems zu verhindern, so liegt eine Antwort jedenfalls nahe. Eine Politik verfolgen, die das genaue Gegenteil von dem tut, was rechtsextreme Ideologien fordern. Also nicht sozialdarwinistischen Kampf, nicht das Recht des Stärkeren, nicht das Prinzip von Befehl und Gehorsam als durchgängige Maxime des sozialen Lebens, nicht Härte im Umgang mit der Jugend, nicht Dominanz des Mannes in allen Lebensbereichen und so weiter und so weiter. Die Sozialmaximen des Rechtsextremismus sind die Ursachen seiner Entstehung. Empirische Forschungen erhärten diese Einsicht. Ich gebe wenige Beispiele. Je besser ausgebildet einer ist, desto größer die Chance, dass er rechtsextremen Verlockungen widersteht. Auch scheinen Mittelschichten unter den Bedingungen einer entwickelten Industriegesellschaft gegenüber dem Faschismus weniger anfällig als Unterschichten. Der eher autoritären Sozialisation in Unterschichten entspricht die politische Bevorzugung des starken Mannes, der in Zweifel kurzen Prozess macht, die Forderung nach Todesstrafe, in politischen Diskussionen eine affektgeladene, direkte Äußerungsform, geringe Bereitschaft, die Meinungen anderer gelten und das eigene Urteil durch sie korrigieren zu lassen. Das konkretistische Bewusstsein der Unterschichten überträgt die in der unmittelbaren Umgebung, also Familie, Nachbarschaft, Berufswelt, gewonnenen Erfahrungen direkt auf die Welt der Politik und beurteilt innen- wie außenpolitische Strukturen und Prozesse danach. Das führt zu unangemessenen Vorstellungen, zur Unbeweglichkeit von Urteilen, zur Personalisierung, auch zu irrationalen Theorien, zum Beispiel Verschwörungstheorien. Unterschichten sind unsicher gegenüber raschem sozialen Wandel. Der aber ist das Kennzeichen moderner Gesellschaften und ihrer Politik. Die Enttäuschungsfestigkeit ist bei Unterschichten entsprechend geringer als bei Mittelschichten, welche auf neue Situationen und ihre Bewältigung schon in der familialen Sozialisation vorbereitet werden. Natürlich bedarf es für eine dauerhafte Resistenz gegenüber rechtsradikalen Tendenzen eines allgemein günstigen Klimas. Arbeitslosigkeit ist eine Brutstätte politischer Anomie, die sich verschieden äußern kann, als Apathie, als Staatsverdrossenheit, aber auch als Rebellion und Anwendung von Gewalt. Der Nationalsozialismus war die Ideologie eines Volkes von Enttäuschten. Er wurde von Menschen gewählt, die verzweifelt waren. Vornehmste Aufgabe aller Politik in unserem Lande muss es sein, ein solches Wählerpotenzial nicht entstehen zu lassen. Unter dem Titel »Spuren des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik« hörten Sie eine Sendung von Martin von Greifenhagen. Es sprach der Autor. Redaktion Carola Stern.